Erster König Ahasveros regierte. Er war König über 127 Länder. Diese Länder waren von Indien bis Äthiopien. Zweiter in dieser Zeit saß König Ahasveros auf seinem Thron. Er war in der Stadt Susa. Dritter im dritten Jahr seiner Herrschaft machte er ein Fest. Er lud alle seine wichtigen Männer ein. Fürsten und Heerführer kamen zu ihm. Vierter, er zeigte seinen großen Reichtum. Er zeigte seine Macht und seinen Glanz. Das Fest dauerte 180 Tage. Fünfter, nach diesen Tagen machte der König ein weiteres Fest. Es war für alle Leute in Susa. Das Fest war 7 Tage lang. Es war im Garten des Palastes. Sechster, der Garten war schön geschmückt. Es gab weiße und blaue Stoffe. Sie hingen an silbernen Ringen und Säulen. Es gab auch goldene und silberne Kissen. Der Boden war aus schönem Stein. Siebter, man trank aus goldenen Bechern. Alle Becher waren anders. Es gab sehr viel Wein. Der König war sehr großzügig. Achter, niemand musste trinken. Jeder durfte selbst entscheiden. Der König hatte das befohlen. Er sagte es allen Dienern im Palast. Neunte, Königin Vasti machte auch ein Fest. Es war für die Frauen. Das Fest war im Palast des Königs. Zehnter, am siebten Tag war der König fröhlich vom Wein. Er rief 7 seiner Diener. Ihre Namen waren Mehuman, Bister und andere. Elfter, er befahl ihnen, bringt Königin Vasti her. Sie soll ihre Krone tragen. Er wollte ihre Schönheit zeigen. Sie war sehr schön. Zwölfter, aber Königin Vasti wollte nicht kommen. Sie sagte nein zum Befehl des Königs. Der König wurde sehr wütend. Er war sehr zornig. Dreizehnter, der König sprach mit seinen weisen Männern. Diese Männer kannten die Gesetze. Sie wussten, was man tun muss. 14. 7 Fürsten waren seine wichtigsten Berater. Ihre Namen waren Schasena, Seta und andere. Sie saßen im Rat des Königs. 15. Der König fragte, was sollen wir tun? Königin Vasti hat nicht gehört. Sie hat meinen Befehl nicht befolgt. 16. Memushan sagte zum König und den Fürsten, Vasti hat nicht nur gegen den König gefehlt. Sie hat gegen alle Fürsten gefehlt. Sie hat gegen alle Völker gefehlt. 17. Alle Frauen werden davon hören. Sie werden ihre Männer nicht mehr achten. Sie werden sagen, Vasti kam nicht, als der König rief. 18. Heute werden die Fürstinnen davon erzählen. Sie werden es allen Fürsten sagen. Das wird viel Ärger bringen. 19. Memushan sagte, der König soll ein Gesetz machen. Vasti darf nicht mehr Königin sein. Sie darf nicht mehr zum König kommen. Der König soll eine neue Königin wählen. 20. Wenn dieses Gesetz bekannt wird, werden alle Frauen ihre Männer ehren. Das wird im ganzen großen Reich so sein. 21. Der König und die Fürsten mochten diesen Plan. Der König tat, was Memushan sagte. 22. Der König schickte Briefe in alle Länder. Jeder Brief war in der Sprache des Landes. Er schrieb, jedermann ist Herr in seinem Haus. Er darf sagen, was er will.